Die Malteser von Friedrich von Schiller. Cinna, Teil 1. 1. Die zwei Ritter sprechen mit Verachtung von der Gefahr und verspotten die Zaghaftigkeit des Chors, der den halben Mond noch nie gesehen. Sie aber seien oft dagewesen und fürchten die Türken nicht. Chor verbreitet sich über die furchtbare Macht des Feindes, Zahl ihrer Schiffe, ihrer Anführer. Er nennt ihre Namen, bezeichnet sie mit kurzen Prädikaten und erweckt ein furchterregendes Bild von ihrer Übermacht. Ritter zeigen die Hilfsmittel des Ordens, Zahl der Zungen, der Ritter, der Soldaten, Festigkeit der Werke, Tapferkeit des Ordens, Genie des Großmeisters. Chor erwähnt des bedenklichen Zustandes von San Elmo. Ritter zählen auf die nahe Ankunft der sizilianischen Flotte, Interesse des Vizekönigs von Sizilien, dass Malta nicht in feindliche Hände falle. Chor wirft ein Wort hin von der Unsicherheit der Hoffnungen, die man auf andere baue, und von der Unzuverlässigkeit spanischer Versprechungen. 2. Lavalette kommt mit Miranda, dem spanischen Botschafter aus Sizilien. Er kündigt den Rittern an, dass sie nicht mehr auf spanische Hilfe hoffen, nicht mehr nach Sizilien hinübersehen sollen. Der Orden sei ganz allein auf sich selbst reduziert. Er lässt den Miranda seine Botschaft wiederholen, deren Inhalt ist, dass der Vizekönig seine Flotten nicht wagen wolle, wenn San Elmo, das den Hafen beherrsche, in den Händen der Türken sei. Allgemeiner Unwille der Ritter über die spanische Eigennützigkeit und treulose Politik bricht aus. Miranda als ein loyaler Chevalier bittet, bleiben zu dürfen und an der Verteidigung von Malta teilzunehmen. 3. Montalto bringt einen alten Christensklaven, dem die Augen verbunden sind. Ihn sendet Mustafa an den Großmeister unter dem Vorwand zu unterhandeln, eigentlich aber um die Kommunikation mit einem Verräter zu eröffnen. Lavalette will nichts von Unterhandlung hören. Zwischen den Rittern und den Ungläubigen dürfe nie ein Vertrag stattfinden. Er droht den Christensklaven und jeden künftigen Herold töten zu lassen. Christensklave klagt über sein hartes Los. Man trägt ihm an, ob er bleiben wolle. Er zieht vor, in seine harte Gefangenschaft zurückzugehen, weil er überzeugt ist, dass Malta doch fallen werde. 4. Eine Deputation der elmoischen Ritter erklärt die Unhaltbarkeit des Forts und bittet, daraus abgeführt zu werden. Der hoffnungslose Zustand des Forts wird einleuchtend gemacht, aber Lavalette besteht darauf, dass es behauptet werde. Nachdrückliche Remonstrationen der andern Ritter zugunsten der elmoischen. Lavalette bedauert die Letztern, bleibt aber unerbittlich. Die Gründe der Ritter sind realistisch, er setzt ihnen aber idealistische entgegen, fordert Gehorsam und geht ab mit den älteren Rittern. 5. Die elmoischen Deputierten bleiben mit dem jüngeren Teil der Ritter, Montalto, Ramiro, Crequi, Biron, Romegas, Miranda, zurück und nehmen von diesen einen ewigen Abschied, sagend, dass der Großmeister sie zum Tode bestimme. Unwille der jungen Ritter, besonders Krakis, der um das Leben seines Geliebten besorgt ist. Er fragt mit leidenschaftlichem Interesse nach diesem jungen Chevalier, freut sich über seine heroische Tapferkeit, aber zittert bei seiner Gefahr. Montalto, der von Begleitung des Christensklaven zurückkommt, findet die Ritter sehr aufgebracht über den Großmeister, stimmt in ihren Ton ein, erbittert sie noch mehr, indem er böse Winke über die Parteilichkeit, Härte und Willkür des Großmeisters hinwirft. 6. Chor Solos spricht von dem strengen Beruf des Ordens, Lage von Malta, Charakter dieser Insel und Charakter des Ordens, dessen Stellung gegen die ganze christliche Welt und gegen die Türken, Geschichte des Ordens in 5 Hauptperioden bis zu seiner Niederlassung auf Malta. 7. Lavalette kommt zu dem Chor und gießt gegen denselben seinen Kummer aus, den er über Spaniens eigennützige Politik, über die harte Notwendigkeit und über die Widersetzlichkeit des Ordens empfindet. Chor tadelt seine Indulgenz gegen die Ausschweifungen der Ritter und schildert die Verderbnisse im Orden des heutigen Streits über die Griechen gedenkend. Lavalette gesteht seinen Fehler und entschuldigt sich wegen der Notwendigkeit, doch erklärt er, dass er jetzt ernstlich an die Reform des Ordens gehen wolle und mit Wegschaffung der griechischen Gefangenen bereits den Anfang gemacht habe. Chor lobt ihn deswegen. Lavalette lässt merken, dass noch schlimmere Laster als die Angeführten im Orden sich eingeschlichen. Er hat eine Spur von Verräterei. 8. Romegas und Briand kommen und beklagen sich heftig über Wegführung der Griechen. Lavalette dringt auf die Disziplin. Sie setzen ihm die lange Observanz, das Gesetz der Natur, die Freiheiten des kriegerischen Lebens entgegen und fordern Indulgenz. Er erinnert sie an ihre Gelübde, hält ihnen eine strenge Strafpredigt über die Verletzung derselben in allen Teilen, erklärt seinen Entschluss zu reformieren. Sie erhitzen sich. Er spricht als Herr und Superior mit ihnen und geht ab. 9. Beide suspendieren nun ihre Eifersucht und Privatstreitigkeiten, um sich gegen den Großmeister, den sie einer willkürlichen Herrschaft beschuldigen, zu vereinigen. Nur unsere Trennung, sagt Biron, macht ihn so mächtig. Erst lasst uns die Freiheit des Ordens gegen den Tyrannen behaupten, und dann wollen wir wieder von unseren Privathändeln reden. 10. Indem nun die 2 Kommandeurs auf diesem Weg gegen den Großmeister in Harnisch gebracht werden, hat es sich auf San Elmo zunehmend verschlimmert und die Beharrlichkeit des Großmeisters, dieses Fort zu behaupten, wird für die grausamste Härte gehalten. Ein schwer verwundeter Ritter wird herübergebracht, der die Gemüter zum Unwillen aufreizt. Er geht ab, um sich in die Kirche bringen zu lassen. Eine neue Gesandtschaft von San Elmo begleitet ihn mit einem nachdrücklichen Auftrag der dortigen Besatzung, dass sie entweder abgeführt seien oder in einem Ausfall umkommen wolle. 11. Unter dieser Gesandtschaft ist Saint-Priest, Crequis Liebling und der Günstling oder Anverwandte des Großmeisters. Sein Ansehen, hofft man, werde den Großmeister eher zur Einwilligung vermögen. Krecky tritt mit ihm auf, voll Leidenschaft entschlossen, sich von dem Geliebten nicht loszureißen. Seine schwärmerische Freundschaft führt ihn weit über die Grenzen der dem Großmeister schuldigen Ehrfurcht hinaus. Er fordert leidenschaftlich alle Ritter auf, sich dem Großmeister zu widersetzen. Montalto schürt durch boshafte Verhetzungen dieses Feuer noch mehr an, und da er auch den Biron und Romegas in die Faktion zieht, so verbindet er den ganzen Orden in ein furchtbares Bündnis gegen seinen Chef. Die Stimme des Chors, der ihn zur Pflicht zurückführen will, wird von dem gesamten Haufen der Ritter als ohnmächtig verspottet. 12. Chor ist wieder allein und verbreitet sich in seinem Gesang über die Gelübde des Ordens, die eingerissenen Verderbnisse, Fall des Tempelordens. 13. Lavalette redet dem Montalto ins Gewissen und lässt merken, dass er um seine Verräterei wisse. Dieser bleibt verstockt, antwortet trotzig und glaubt in der Güte des Großmeisters nur die Furcht und die Ohnmacht zu sehen. 14. Saint-Priest kommt und entdeckt mit kindlicher Aufrichtigkeit dem Großmeister alle aufrührerischen Verhandlungen und Verabredungen des Ordens. Lavalette lobt die Loyauté des Jünglings, gibt ihm väterliche Lehren und erteilt ihm die nötigen Aufträge. Der Jüngling geht mit kindlicher Ehrfurcht und Bewunderung von seinem Meister. 15. Lavalette wendet sich in seiner Bedrängnis an den Chor, der, obgleich unkriegerisch und ohnmächtig, sich ihm bereitwillig anbietet. Miranda kommt, sich anzubieten. 16. Der ganze Orden kommt in Pleno, das Gesuch der elmoischen Ritter erst mit Vorstellungen, dann durch Autorität zu unterstützen. Lavalette bleibt fest und will das Gesetz geltend machen. Jetzt werden die Ritter kühn und sprechen als Empörer. Sie wollen, dass er den türkischen Herold anhöre. Er erklärt ihnen, dass er ihn habe enthaupten lassen. Lavalette lässt sie reden, ohne ihnen gleich zu antworten. Wenn aber gesagt worden, dass der Großmeister den Orden durch seinen Eigensinn zum Untergang führe, so hält er sich nicht länger. Der Orden, sagt er, sei untergegangen, jetzt in diesem Augenblick sei er nicht mehr. Nicht die Macht der Muselmänner, sondern die Insubordination hat ihn zerstört, und so weiter. Er heißt die Ritter, seine Befehle erwarten, und entfernt sich mit dem Chor. 17. Sein und des Chors verschwinden, seine letzte mächtige Rede und die Reflexion über das, was sie getan, dekonzert. Die Ritter. Sie werden unter sich uneins. Es gibt zwei Parteien. Einige meinen, man müsse dem Großmeister gehorchen. Indem sie noch zweifelhaft und bestürzt dastehen, wird Montalto mitten unter den Rittern als Verräter arretiert. Biron und Ramiro für Romegas und Crecy wieder den Großmeister. Sie geraten in das höchste Erstaunen und wollen, da Montalto Schutz bei ihnen sucht, gegen die Tyrannei des Großmeisters aufbrausen, als sie erfahren, dass er den Orden an den Feind verraten habe. Der junge Ritter ist's, der diese Kommission ausführt. Jetzt fangen ihnen die Augen an, über ihr Unrecht aufzugehen. 18. Miranda kommt gewaffnet, Ritter fragen, wozu? Er antwortet nicht. Kastriot kommt, Ritter wollen von ihm wissen, wie er die Werke zu Elmo gefunden. Er erklärt sich nicht. Es kommen die ganz alten Ritter in weißen Haaren, es kommen die ganz jungen Ritter, die noch halb Knaben sind, und alle sind bewaffnet. Endlich kommt der Chor in seiner geistlichen Tracht mit Speeren bewaffnet. Alle schweigen, und das Erstaunen der Empörer wächst mit jeder neuen Erscheinung. 19. Zuletzt kommt Lavalette, auch gewaffnet, und gibt den Aufschluss über alles. Er lässt den Kastriot zuerst Bericht abstatten und wie derselbe erklärt, dass das Fort sich möglicherweise noch eine Zeit lang halten könne, so fragt er die jungen Ritter, dann die ganz alten Ritter, endlich den Chor und zuletzt den Miranda, ob sie die Verteidigung des Forts unter seiner Anführung übernehmen wollen. Ein Teil nach dem andern antwortet mit Ja, und nun bewilligt er den Elmoischen den Abzug. Ein tiefes Stillschweigen herrscht, solang er spricht. Er heißt nun alle Aufrührer abtreten und befiehlt dem Romegas zu bleiben. 20. Jetzt hält er diesem den Spiegel über sein Betragen vor. Zuerst spricht er als ein Abscheidender von seinem letzten Willen und erklärt, dass er ihn, den Romegas, zum Nachfolger bestimmt und ihm die Vota aller alten Kommandeurs im Voraus verschafft habe. Nur Romegas, der den Orden ins Verderben gestürzt, sei imstande, ihn zu retten. Jetzt aber, da sich Romegas als Chef ansehen muß, lässt er ihn das Verderbliche seines bisherigen Betragens aus dem höheren Standpunkt ansehen, dass Romegas sich selbst darüber entsetzt und ergriffen von Scham, hingerissen von Lavalettes Großmut, sich vor ihm demütigt und ihm Abbitte tut. 21. Die aufrührerischen Ritter kommen in flehendem Aufzug, Lavalette um Verzeihung ihres Fehlers und um die Verteidigung von Elmo zu bitten. Er lässt sich nicht gleich erweichen, bis er ganz entschiedene Proben ihrer Reue hat und bis ihre Sinnesänderung vollkommen ist.